Deutschlandfunk. Lesezeit. Paul Auster und Christian Brückner lesen Audrey Rands Weihnachtsgeschichte. Redakteur am Mikrofon Dennis Scheck. Guten Abend. Zugegeben, mit Weihnachten hat sich die Literatur spätestens seit Heinrich Bölls grandioser Satire nicht nur zur Weihnachtszeit eher schwer getan. Auch der amerikanische Schriftsteller Paul Auster, bekannt geworden durch seine New York-Trilogie und Romane wie Leviathan, Mond über Manhattan und Die Musik des Zufalls, wurde mit diesen Schwierigkeiten beim Verfassen einer Weihnachtsgeschichte konfrontiert, als er nämlich einen Auftrag von der New York Times erhielt, für die Ausgabe vom 25. Dezember eine Kurzgeschichte zu schreiben, die Weihnachten thematisieren sollte. Keine leichte Aufgabe, so musste Auster feststellen, und schrieb mit Audrey Rands Weihnachtsgeschichte im Grunde eine Anti-Weihnachtsgeschichte. Diese Short Story wurde Ausgangspunkt der Filme Smoke und Blue in the Face, die auch hierzulande mit großem Erfolg liefen. In der Lesezeit heute Abend möchten wir Ihnen Audrey Rands Weihnachtsgeschichte vorstellen. Es liest Paul Auster ein Stück des englischen Originals und dann Christian Brückner die deutsche Übersetzung von Werner Schmitz. Audrey Rands Christmas Story. I heard this story from Audrey Rand. Since Augie doesn't come off too well in it, at least not as well as he'd like to, he's asked me not to use his real name. Other than that, the whole business about the lost wallet and the blind woman and the Christmas dinner is just as he told it to me. Augie and I have known each other for close to 11 years now. He works behind the counter of a cigar store on Court Street in downtown Brooklyn. And since it's the only store that carries the little Dutch cigars I like to smoke, I go in there fairly often. For a long time, I didn't give much thought to Augie Wren. He was the strange little man who wore a hooded blue sweatshirt and sold me cigars and magazines. The impish, wisecracking character who always had something funny to say about the weather or the Mets or the politicians in Washington. And that was the extent of it. But then one day, several years ago, he happened to be looking through a magazine in the store and he stumbled across a review of one of my books. He knew it was me because a photograph accompanied the review. And after that, things changed between us. I was no longer just another customer to Augie. I had become a distinguished person. Most people couldn't care less about books and writers, but it turned out that Augie considered himself an artist. Now that he had cracked the secret of who I was, he embraced me as an ally, a confidant, a brother in arms. To tell the truth, I found it rather embarrassing. Then, almost inevitably, a moment came when he asked if I would be willing to look at his photographs. Given his enthusiasm and goodwill, there didn't seem to be any way I could turn him down. Audrey Rands Weihnachtsgeschichte von Paul Auster. Ich habe diese Geschichte von Audrey Rand gehört. Da Audrey darin keine allzu gute Figur macht, jedenfalls keine so gute, wie er es gerne hätte, hat er mich gebeten, seinen richtigen Namen zu verschweigen. Im Übrigen aber entspricht die ganze Sache mit der verlorenen Brieftasche und der blinden Frau und dem Weihnachtsessen genau dem, was er mir erzählt hat. Orgi und ich kennen uns jetzt seit fast 11 Jahren. Er arbeitet als Verkäufer in einem Zigarrengeschäft an der Court Street in Brooklyn. Und da dies der einzige Laden ist, der die kleinen holländischen Zigarren führt, die ich so gerne rauche, komme ich ziemlich oft dort vorbei. Lange Zeit habe ich kaum einen Gedanken an Audrey Rand verschwendet. Für mich war er nur der seltsame kleine Mann im blauen Sweatshirt mit Kapuze, der mir Zigarren und Zeitschriften verkaufte, der schelmische, witzelnde Typ, der immer etwas Komisches über das Wetter, die Mets oder die Politiker in Washington zu sagen hatte. Und das war auch schon alles. Aber dann blätterte er vor einigen Jahren eines Tages in seinem Laden eine Zeitschrift durch und stieß dabei zufällig auf eine Rezension eines meiner Bücher. Dass ich es war, sagte ihm ein Foto neben der Rezension. Und danach änderten sich die Dinge zwischen uns. Ich war für Orgi nicht mehr nur ein Kunde unter anderen, ich war zu einem Mann von Rang geworden. Die meisten Leute hatten keinerlei Interesse an Büchern und Schriftstellern, aber Wie sich herausstellte, hielt Augie sich selbst für einen Künstler. Nachdem er das Rätsel um eine Person geknackt hatte, begrüßte er mich wie einen Verbündeten, einen Vertrauten, einen Kampfgenossen. Mir war das, ehrlich gesagt, ziemlich peinlich. Und dann kam fast unvermeidlich der Augenblick, da er mich fragte, ob ich bereit sei, mir seine Fotografien anzusehen. In Anbetracht seiner Begeisterung und seines guten Willens brachte ich es einfach nicht übers Herz, Nein zu sagen. Weiß Gott, was ich erwartet habe. Auf alle Fälle nicht das, was Orgi mir dann am nächsten Tag gezeigt hat. In einem kleinen, fensterlosen Hinterzimmer des Ladens öffnete er eine Pappschachtel und zog 12 völlig gleich aussehende schwarze Fotoalben daraus hervor. Dies sei sein Lebenswerk, sagte er, und er brauche nicht mehr als 5 Minuten am Tag dafür. In den letzten 12 Jahren habe er jeden Morgen um Punkt 7 Uhr an der Ecke Atlantic Avenue und Clinton Street gestanden und jeweils aus genau demselben Blickwinkel ein Farbfoto aufgenommen. Das Projekt umfasste inzwischen über 4000 Fotografien. Jedes Album repräsentierte ein anderes Jahr und sämtliche Bilder waren der Reihe nach eingeklebt, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Und unter jedes einzelne war sorgfältig das Datum eingetragen. Als ich in den Alben herumblätterte und Orgis Werk zu studieren begann, wusste ich gar nicht, was ich denken sollte. Anfangs hatte ich den Eindruck, dies sei das Seltsamste, das Verblüffendste, was ich je gesehen hatte. Die Bilder glichen sich aufs Haar. Das ganze Projekt war ein betäubender Angriff von Wiederholungen. Wieder und wieder dieselbe Straße und dieselben Gebäude. Ein anhaltendes Delirium redundanter Bilder. Da mir nichts dazu einfiel, schlug ich erst einmal weiter die Seiten um und nickte voll geheuchelter Anerkennung. Orgi schien ungerührt. Er sah mir mit breitem Lächeln zu, aber nachdem ich ein paar Minuten so herumgeblättert hatte, unterbrach er mich plötzlich und sagte, »Sie sind zu schnell. Wenn Sie nicht langsamer machen, werden Sie nie dahinter kommen.« Er hatte natürlich recht. Wer sich keine Zeit zum Hinsehen nimmt, wird niemals etwas sehen. Ich nahm ein anderes Album und zwang mich, bedächtiger vorzugehen. Ich achtete genauer auf Einzelheiten, bemerkte den Wechsel des Wetters, registrierte die mit dem Fortschreiten der Jahreszeiten sich ändernden Einfallswinkel des Lichts. Schließlich vermochte ich subtile Unterschiede im Verkehrsfluss zu erkennen, den Rhythmus der einzelnen Tage vorauszuahnen, das Gewühl an Werktagen, die relative Ruhe der Wochenenden, den Kontrast zwischen Samstagen und Sonntagen. Und dann begann ich ganz allmählich die Gesichter der Leute im Hintergrund zu erkennen, die Passanten auf dem Weg zur Arbeit, jeden Morgen dieselben Leute an derselben Stelle, wie sie einen Augenblick ihres Lebens im Blickfeld von Orgis Kamera verbrachten. Sobald ich sie wiedererkannte, begann ich zu erforschen, wie ihre Haltungen von einem Morgen zum anderen wechselten. Ich versuchte, aus diesen oberflächlichen Anzeichen auf ihre Stimmungen zu schließen, als ob ich mir Geschichten für sie ausdenken könnte, als ob ich in die unsichtbaren, in ihren Körpern eingeschlossenen Dramen eindringen könnte. Ich nahm mir ein anderes Album vor. Jetzt war ich nicht mehr gelangweilt, nicht mehr verwirrt wie am Anfang. Orgi fotografierte die Zeit, wurde mir klar. Sowohl die natürliche Zeit als auch die menschliche Zeit. Und dies bewerkstelligte er, indem er sich in einem winzigen Winkel der Welt postierte und ihn in Besitz nahm. Einfach indem er an der Stelle, die er sich erwählt hatte, Wache hielt. Orgi sah mir zu, wie ich mich in sein Werk vertiefte und lächelte vergnügt in sich hinein. Und dann zitierte er, schier als hätte er meine Gedanken gelesen, eine Zeile aus Shakespeare. »Morgen, morgen und dann wieder morgen«, murmelte er leise, »kriecht so mit kleinem Schritt die Zeit von Tag zu Tag.« Und da begriff ich, dass er ganz genau wusste, was er da tat. Das war vor mehr als 2000 Bildern. Seit jenem Tag haben Orgi und ich oft über sein Werk diskutiert. Aber erst letzte Woche habe ich erfahren, wie er überhaupt an seine Kamera gekommen ist und mit dem Fotografieren angefangen hat. Darum ging es in der Geschichte, die er mir erzählte. Und ich versuche mir noch immer einen Reim darauf zu machen. Etwas früher in derselben Woche rief mich jemand von der New York Times an und fragte, ob ich bereit sei, für die Weihnachtsausgabe dieser Zeitung eine Short Story zu schreiben. Spontan sagte ich nein, aber der Mann war sehr charmant und hartnäckig. Und am Ende des Gesprächs sagte ich ihm zu, dass ich es versuchen würde. Kaum hatte ich jedoch den Hörer aufgelegt, geriet ich in helle Panik. Was wusste ich schon von Weihnachten, fragte ich mich. Was wusste ich von auf Bestellung geschriebenen Kurzgeschichten? Die nächsten Tage verbrachte ich in Verzweiflung, rang mit den Geistern von Dickens, O. Henry und anderen Meistern der weihnachtlichen Stimmung. Schon der Ausdruck Weihnachtsgeschichte war für mich mit unangenehmen Assoziationen verknüpft. Ich konnte dabei nur an grässliche Ergüsse von heuchlerischem Schmalz und süßlichem Kitsch denken. Selbst die besten Weihnachtsgeschichten waren nicht mehr als Wunscherfüllungsträume, Märchen für Erwachsene. Und ich wollte mich hängen lassen, wenn ich mir jemals erlaubte, etwas derartiges zu Papier zu bringen. Und doch, wie konnte sich irgendwer vornehmen, eine unsentimentale Weihnachtsgeschichte zu schreiben? Das war doch ein Widerspruch in sich, ein Ding der Unmöglichkeit, ein unlösbares Rätsel. Ebenso gut konnte man sich ein Rennpferd ohne Beine vorstellen oder einen Spatz ohne Flügel. Ich kam nicht weiter. Am Donnerstag machte ich einen langen Spaziergang. Ich hoffte, an der frischen Luft einen klaren Kopf zu bekommen. Kurz nach Mittag trat ich in das Zigarrengeschäft, um meinen Vorrat wieder aufzufüllen. Und Orgi stand wie immer hinter dem Ladentisch. Er erkundigte sich nach meinem Befinden. Ohne es eigentlich zu wollen, schüttete ich ihm plötzlich mein Herz aus. »Eine Weihnachtsgeschichte?«, fragte er, nachdem ich fertig war. »Ist das alles?« »Wenn Sie mir ein Essen spendieren, mein Freund, erzähle ich Ihnen die beste Weihnachtsgeschichte, die Sie je gehört haben. Und ich garantiere, dass jedes Wort davon die reine Wahrheit ist.« Wir gingen den Block runter zu Jack's, einem engen und lärmenden Imbiss, wo es gute Pastrami-Sandwiches gab und alte Mannschaftsfotos von den Dodgers an den Wänden. Wir fanden hinten einen freien Tisch, bestellten unser Essen und Orgi begann seine Geschichte. »Es war im Sommer 72«, sagte er. »Eines Morgens kam ein junger Bursche in den Laden und fing an zu stehlen. Er wird 19 oder 20 gewesen sein und ich habe wohl in meinem ganzen Leben noch keinen so erbärmlichen Ladendieb gesehen. Er stand vor dem Taschenbuchregal an der hinteren Wand und stopfte sich Bücher in die Tasche seines Regenmantels. Da gerade mehrere Leute an der Kasse standen, konnte ich ihn zunächst gar nicht sehen. Aber sobald ich merkte, was er da trieb, fing ich an zu schreien. Er nahm Reißaus wie ein Karnickel und als ich endlich hinterm Ladentisch hervor konnte, stürmte er bereits die Atlantic Avenue hinunter. Ich habe ihn etwa einen halben Block weit verfolgt und es dann aufgegeben. Ich hatte keine Lust mehr, ihm nachzurennen und da er unterwegs etwas hatte fallen lassen, bückte ich mich danach. Es war seine Brieftasche. Geld war keins drin, dafür aber sein Führerschein und 3 oder 4 Schnappschüsse. Ich nehme an, ich hätte die Polizei holen und ihn verhaften lassen können. Sein Name und seine Adresse standen auf dem Führerschein, aber irgendwie tat er mir leid. Er war doch bloß ein mickriger, kleiner Anfänger. Und als ich mir die Bilder in seiner Brieftasche ansah, konnte ich einfach keine Wut auf ihn empfinden. Robert Goodwin, so hieß er. Auf einem der Bilder, erinnere ich mich noch, hatte er seine Mutter oder Großmutter im Arm. Auf einem anderen war er als 9- oder 10-Jähriger zu sehen. Er saß da in einem Baseball-Dress und grinste breit vor sich hin. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Jetzt war er vermutlich drogensüchtig, dachte ich mir. Ein armer, chancenloser Junge aus Brooklyn. Und wen kümmerten schon ein paar läppische Taschenbücher? Die Brieftasche habe ich jedenfalls behalten. Ab und zu hatte ich ein leises Bedürfnis, sie ihm zurückzuschicken. Aber das habe ich immer wieder aufgeschoben und nie etwas unternommen. Dann wird es Weihnachten und ich sitze rum und habe nichts zu tun. Normalerweise lädt mich der Chef an diesem Tag zu sich nach Hause ein, aber in dem Jahr war er mit seiner Familie zu Besuch bei Verwandten in Florida. Da sitze ich also an diesem Morgen in meiner Wohnung und bemitleide mich ein bisschen. Und plötzlich sehe ich Robert Goodwins Brieftasche auf einem Regal in der Küche liegen. Ich denke, was zum Teufel, warum nicht ausnahmsweise mal was Nettes tun, ziehe meinen Mantel an und mache mich auf den Weg, die Brieftasche persönlich zurückzugeben. Die Adresse war in Burham Hill, in irgendeiner der Siedlungen da. Es fror an diesem Tag. Und ich weiß noch, dass ich mich auf der Suche nach dem richtigen Gebäude ein paar Mal verlaufen habe. In dieser Gegend sieht alles gleich aus. Man läuft immer durch dieselbe Straße und denkt, man wäre ganz woanders. Jedenfalls komme ich endlich zu der Wohnung, die ich suche, und drücke auf die Klingel. Tut sich nichts. Ich nehme an, es ist niemand zu Hause, versuche es aber zur Sicherheit noch einmal. Ich warte ein bisschen länger. Und gerade als ich es aufgeben will, höre ich wen zur Tür schlurfen. Eine alte Frauenstimme fragt, wer da ist, und ich sage, ich möchte zu Robert Goodwin. Bist du das, Robert? Fragt die alte Frau, und dann schließt sie ungefähr 15 Schlösser auf und öffnet die Tür. Sie muss mindestens 80 Jahre alt sein, vielleicht sogar 90. Und als erstes fällt mir an ihr auf, dass sie blind ist. Robert, sagt sie, ich wusste, du würdest deine Oma Ethel zu Weihnachten nicht vergessen. Und dann breitet sie die Arme aus, als ob sie mich an sich drücken will. Sie verstehen, ich hatte nicht viel Zeit zum Denken. Ich musste ganz schnell etwas sagen und ehe ich wusste, wie mir geschah, höre ich die Worte aus meinem Mund kommen. Ja, Oma Ethel, sage ich, ich bin zurückgekommen, um dich an Weihnachten zu besuchen. Fragen Sie mich nicht, warum ich das getan habe. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wollte ich Sie nicht enttäuschen, was weiß ich. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Und plötzlich hat diese alte Frau mich vor ihrer Tür in die Arme genommen und ich habe sie an mich gedrückt. Dass ich ihr Enkel sei, habe ich nicht direkt gesagt, jedenfalls nicht mit diesen Worten, aber sie hat es so aufgefasst. Ich wollte sie bestimmt nicht reinlegen. Das war wie ein Spiel, für das wir uns beide entschieden hatten, ohne erst über die Regeln zu diskutieren. Ich meine, diese Frau hat gewusst, dass ich nicht ihr Enkel Robert war. Sie war alt und klapprig, aber sie war nicht so weit weggetreten, dass sie den Unterschied zwischen einem Fremden und ihrem eigenen Fleisch und Blut nicht gemerkt hätte. Aber es hat sie glücklich gemacht, so zu tun, als ob. Und da ich sowieso nichts Besseres zu tun hatte, habe ich gern mitgespielt. Wir sind dann also rein und haben den Tag zusammen verbracht. Die Wohnung war ein richtiges Dreckloch, sollte ich vielleicht sagen, aber was kann man sonst auch von einer blinden Frau erwarten, die ihren Haushalt ganz alleine macht? Immer wenn sie mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gelogen und ihr erzählt, ich hätte einen guten Job in einem Zigarrenladen gefunden. Ich würde demnächst heiraten und 100 andere nette Geschichten. Und sie hat so getan, als ob sie mir jedes Wort glauben würde. Wie schön, Robert, hat sie gesagt und lächelnd genickt. Ich habe ja immer gewusst, dass du es zu etwas bringen würdest. Nach einer Weile bekam ich ordentlich Hunger. Da nicht viel Essen im Haus zu sein schien, bin ich zu einem Laden in der Nähe gegangen und habe einen Haufen Zeug gekauft. Ein gekochtes Huhn, Gemüsesuppe, ein Eimerchen Kartoffelsalat, Schokoladenkuchen, alles Mögliche. Ethel hatte im Schlafzimmer ein paar Flaschen Wein versteckt. Und so konnten wir ein ganz ordentliches Weihnachtsessen auf die Beine stellen. Der Wein hat uns ein bisschen angeheitert, das weiß ich noch. Und nach dem Essen haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt, weil die Sessel da bequemer waren. Ich musste mal pinkeln, also entschuldigte ich mich und ging durch den Flur zum Badezimmer. Und da nahmen die Dinge plötzlich eine andere Wendung. Meine kleine Nummer als Ethels Enkel war ja schon reichlich absurd, aber was ich dann als nächstes tat, war absolut verrückt. Und ich habe mir das nie verziehen. Ich komme also ins Bad und an der Wand, gleich neben der Dusche, sehe ich 6 oder 7 Kameras aufgestapelt. Nagelneue 35mm Kameras, noch in der Verpackung. Allerbeste Ware. Ich denke, das ist das Werk des echten Robert. Ein Lagerplatz für seine letzte Beute. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Foto gemacht. Und gestohlen habe ich auch noch nie etwas. Aber kaum sehe ich diese Kameras im Badezimmer, beschließe ich, dass eine davon mir gehören soll. Einfach so. Und ohne eine Sekunde nachzudenken, klemme ich mir eine der Schachteln unter den Arm und gehe ins Wohnzimmer zurück. Ich kann höchstens 3 oder 4 Minuten weg gewesen sein, aber in dieser Zeit war Oma Ethel in ihrem Sessel eingeschlafen. Zu viel Chianti, nehme ich an. Ich habe dann in der Küche den Abwasch gemacht und sie hat bei dem ganzen Lärm weitergeschlafen und geschnarcht wie ein Baby. Sie zu stören schien mir vollkommen überflüssig, also beschloss ich zu gehen. Ich konnte ihr noch nicht mal einen Brief zum Abschied schreiben, schließlich war sie ja blind. Und so bin ich einfach gegangen. Die Brieftasche ihres Enkels ließ ich auf dem Tisch liegen, dann nahm ich die Kamera und ging aus der Wohnung. Und damit ist die Geschichte aus. Haben Sie die Frau noch mal besucht? Fragte ich. Einmal, sagte er. Etwa 3 oder 4 Monate danach. Ich hatte ein so schlechtes Gewissen wegen der Kamera, dass ich sie noch gar nicht benutzt hatte. Am Ende beschloss ich, sie ihr zurückzugeben. Aber Ethel war nicht mehr da. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, aber es war jemand anders in die Wohnung eingezogen. Und der konnte mir nicht sagen, wo sie steckte. Wahrscheinlich ist sie gestorben. Tja, wahrscheinlich. Das heißt, sie hat ihr letztes Weihnachtsfest mit ihnen verbracht. Anzunehmen, so habe ich das noch nie gesehen. Es war eine gute Tat, Orgi. Das war nett von ihnen, ihr die Freude zu machen. Ich habe sie angelogen und dann habe ich sie bestohlen. Ich verstehe nicht, wie Sie das eine gute Tat nennen können. Sie haben sie glücklich gemacht. Und die Kamera war sowieso gestohlen. Sie haben sie jedenfalls nicht demjenigen weggenommen, dem sie wirklich gehört hat. Alles für die Kunst, Paul. Wie? So würde ich das nicht ausdrücken, aber zumindest haben Sie die Kamera für einen guten Zweck verwendet. Und Sie haben jetzt Ihre Weihnachtsgeschichte, stimmt's? Ja, sagte ich. Ich glaube schon. Ich unterbrach mich kurz und sah, dass Orgis Lippen sich zu einem boshaften Lächeln verzogen. Ich konnte nicht sicher sein, aber sein Blick war in diesem Moment so rätselhaft, leuchtete so hell von irgendeinem innerlichen Vergnügen, dass mir der Gedanke kam, er könnte die ganze Geschichte erfunden haben. Ich wollte ihn schon fragen, ob er mich auf den Arm genommen habe, erkannte dann aber, dass er mir das nie verraten würde. Er hatte mich dazu gebracht, ihm zu glauben. Und das war das Einzige, was zählte. Solange auch nur ein Mensch daran glaubt, gibt es keine Geschichte, die nicht wahr sein kann. Sie sind ein Ass, Orgi, sagte ich. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Gern geschehen, antwortete er und sah mich noch immer mit diesem irren Leuchten in den Augen an. Was für Freunde sind das denn, wenn man seine Geheimnisse nicht mit ihnen teilen kann? Dann stehe ich jetzt in ihrer Schuld. Aber nein, schreiben Sie es einfach so auf, wie ich es Ihnen erzählt habe, und damit sind wir quitt. Bis auf das Essen. Stimmt, bis auf das Essen. Ich erwiderte Orgis Lächeln, rief dann nach dem Kellner und bat um die Rechnung. I didn't exactly say that I was her grandson. Not in so many words at least, but that was the implication. I wasn't trying to trick her, though. It was like a game we'd both decided to play without having to discuss the rules. I mean, that woman knew I wasn't her grandson, Robert. She was old and dotty, but she wasn't so far gone that she couldn't tell the difference between a stranger and her own flesh and blood. But it made her happy to pretend, and since I had nothing better to do anyway, I was happy to go along with her. So we went into the apartment and spent the day together. The place was a real dump, I might add. But what else can you expect from a blind woman who does her own housekeeping? Every time she asked me a question about how I was, I would lie to her. I told her I'd found a good job working in a cigar store. I told her I was about to get married. I told her 100 pretty stories, and she made like she believed every one of them. That's fine, Robert, she would say, nodding her head and smiling. I always knew that things would work out for you. After a while, I started getting pretty hungry. There didn't seem to be much food in the house, so I went out to a store in the neighborhood and brought back a mess of stuff. A pre-cooked chicken, vegetable soup, a bucket of potato salad, a chocolate cake, all kinds of things. Ethel had a couple of bottles of wine stashed in her bedroom, and so between us, we managed to put together a fairly decent Christmas dinner. We both got a little tipsy from the wine, I remember, and after the meal was over, we went out to sit in the living room, where the chairs were more comfortable. I had to take a pee, so I excused myself and went to the bathroom down the hall. That's where things took yet another turn. It was ditzy enough doing my little jig as Ethel's grandson, but what I did next was positively crazy, and I've never forgiven myself for it. I go into the bathroom, and stacked up against the wall next to the shower, I see a pile of 6 or 7 cameras. Brand new 35mm cameras, still in their boxes, top quality merchandise. I figure this is the work of the real Robert, a storage place for one of his recent hauls. I've never taken a picture in my life, and I've certainly never stolen anything. But the moment I see those cameras sitting in the bathroom, I decide I want one for myself. Just like that. And without even stopping to think about it, I tuck one of the boxes under my arm and go back to the living room. I couldn't have been gone for more than a few minutes, but in that time, Granny Ethel had fallen asleep in her chair. Too much Chianti, I suppose. I went into the kitchen to wash the dishes, and she slept on through the whole racket, snoring like a baby. There didn't seem to be any point in disturbing her, so I decided to leave. I couldn't even write a note to say goodbye, seeing that she was blind and all, and so I just left. I put her grandson's wallet on the table, picked up the camera again, and walked out of the apartment. And that's the end of the story. Did you ever go back to see her? I asked. Once, he said, about 3 or 4 months later. I felt so bad about stealing the camera, I hadn't even used it yet. I finally made up my mind to return it, but Ethel wasn't there anymore. I don't know what happened to her, but someone else had moved into the apartment, and he couldn't tell me where she was. She probably died. Yeah, probably. Which means that she spent her last Christmas with you. I guess so. I never thought of it that way. It was a good deed, Augie. It was a nice thing you did for her. I lied to her, and then I stole from her. I don't see how you can call that a good deed. You made her happy, and the camera was stolen anyway. It's not as if the person you took it from really owned it. Anything for art, eh, Paul? I wouldn't say that, but at least you've put the camera to good use. And now you've got your Christmas story, don't you? Yes, I said. I suppose I do. I paused for a moment, studying Augie as a wicked grin spread across his face. I couldn't be sure, but the look in his eyes at that moment was so mysterious, so fraught with the glow of some inner delight, that it suddenly occurred to me that he had made the whole thing up. I was about to ask him if he'd been putting me on, but then I realized he would never tell. I had been tricked into believing him, and that was the only thing that mattered. As long as there's one person to believe it, there's no story that can't be true. You're an ace, Augie, I said. Thanks for being so helpful. Anytime, he answered, still looking at me with that maniacal light in his eyes. After all, if you can't share your secrets with your friends, what kind of a friend are you? I guess I owe you one. No, you don't. Just put it down the way I told it to you, and you don't owe me a thing. Except the lunch. That's right, except the lunch. I returned Augie's smile with a smile of my own, and then I called out to the waiter and asked for the check. Sie hörten Augie Wrens Weihnachtsgeschichte, gelesen von Paul Auster und Christian Brückner. Die gleichnamige CD ist im Verlag Hörbuch Hamburg erschienen.